Bevor wir nun zu unserem letzten Hörbeispiel kommen, eine kurze Zusammenfassung unseres heutigen Themas. Auf den ersten Blick erscheinen die indischen Drohnen wie die Tanpura oder das Swarmandal als unauffällige Begleitinstrumente, als sehr gewöhnlich. Dem ist aber nicht so. Die Drohnen sind erforderlich, um die Modalität eines Ragas zu definieren. Dies kann mit sehr einfachen Mitteln bewerkstelligt werden, wie die Bauart der einseitigen Drohnen zeigt, wie das Ektar in der indischen Volksmusik. Bisweilen können Drohnen weitaus komplexer werden. Die 4, 5, 6 oder sogar 7-seitigen Tanpuras oder das Swarmandal, das alle Noten einer Raga-Skala über mehrere Oktaven abbildet, werden gezielt eingesetzt, um den Modus eines Ragas für die Musiker und Zuhörer deutlich werden zu lassen und mit Referenz zum Grundton der Tonika eine harmonale Basis zu etablieren. Die Stimmung der komplexeren Drohnen erfordert ein tiefgehendes Verständnis über die Raga-Strukturen. Den beiden zuvor gehörten Aufnahmen mit Ashwini Bidetespande und Bhimsen Joshi wollen wir die gleichen Gesangstypen noch einmal gegenüberstellen. Nun aber der Tumri von einer Frauenstimme und der Khayal im männlichen Gesang. Shubha Mukhtal ist eine indische Sängerin von großer Experimentierfreude. Sie beherrscht verschiedene Musikstile und ist ausgestattet mit verschiedensten Gesangstechniken. Sie präsentiert uns den romantischen und andächtigen Tumri Prit Lagitab Lai Khan in der Raga-Form Mishra Kamach. Der Raga Kamach ist ein Raga mit 6 Noten in der aufsteigenden und 7 in der absteigenden Skala. Mishra bedeutet der Wechsel von Rhythmen. Auf Shubha Mukhtals CD Sharma in einem Wechsel von einem 14er zu einem 4er Beat, Gherva. Auf der Tabla begleitet Anish Pradhan. Der Gesangsmeister Rashid Khan ist ein herausragender Repräsentant des Khayals. Wir hören ihn nach Shubha Mukhtal mit einer Interpretation des Raga Jog Counts. Der 5-Ton Raga Jog geht bis auf den alten Trupat Prathama Mana Allah zurück, der bereits am Hof Akbars im 16. Jahrhundert gesungen wurde. Im Jahre 1951 fügte der Gesangsvirtuose Kumar Gandharva bei einem Konzert einen Teil hinzu, den er aus einer Inspiration erschaffen, Kaunchi, nannte. So etablierte sich der Raga Jog Counts. Der Hauptteil Badar Khayal wird von Rashid Khan im langsamen Tempo, Vilambit und in einem der in der indisch-klassischen Musik am gebräuchlichsten Rhythmen, Ektal. Das sind 12 Schläge in 6x2 Gruppen. Rashid Khan wird neben 2 Tanpuras von Gopal Krishna auf der Tabla begleitet und von Murad Ali auf der Sarangi und Mehmood Dalpuri auf dem Harmonium. Die CDs Reflection Rashid Khan und Sharma Shubha Mukhtal sind beim Label Sense World Music veröffentlicht. Beides sind Aufnahmen vom Saptak Festival 2005 in Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat. Yeah. लाज लाज कहाँ है तब प्रीत लगे तब denn je. In a thank you. Das war MC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat das heutige Thema zur Sendung Raga-CDs des Monats gefallen. Sie bestimmen den Ton, die Thronen in der indisch-klassischen Musik. Sie hörten dazu das Swaramandal, Gesangsbeispiele der Bauls auf der Ektar und dem Dottar in den Gesangsstilen Drupad und Kayal und dem Tumri der leichten Klassik. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.